Abschnitt 48 von Der rasende Reporter von Egon Erwin Kisch. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Gelesen von Klaus Missfeld. Elliptische Tretmühle. Zum 10. Male, Jubiläum also, wütet im Sportpalast in der Potsdamer Straße das Sechstagerennen. 13 Radrennfahrer, jeder zu einem Paar gehörend, begannen am Freitag um 9 Uhr abends die Pedale zu treten. 7000 Menschen nahmen ihre teuer bezahlten Plätze ein und seither tobt Tag und Nacht, Nacht und Tag das wahnwitzige Karussell. An 700 Kilometer legen die Fahrer binnen 24 Stunden zurück. Man hofft, sie werden den Weltrekord drücken, jenen historischen Weltrekord, als in 6 nächtelosen Tagen von 1914 zu Berlin die Kleinigkeit von 4260,960 Kilometern zurückgelegt wurde, worauf der Weltkrieg ausbrach. 6 Tage und 6 Nächte lang schauen die 13 Fahrer nicht nach rechts und nicht nach links, sondern nur nach vorn. Sie streben vorwärts, aber sie sind immer auf dem gleichen Fleck, immer in dem Oval der Rennbahn, auf den Längsseiten oder auf den fast senkrecht aufsteigenden Kurven, unheimlich übereinander, manchmal an der Spitze des Schwarms, manchmal an der Queue und manchmal, und dann brüllt das Publikum hip, hip, um einige Meter weiter. Wenn aber einer eine Runde oder zwei voraus hat, ist er wieder dort, wo er war. Er klebt wieder in dem Schwarm der 13. So bleiben alle auf demselben Platz, während sie vorwärts hasten, während sie in rasanter Geschwindigkeit Strecken zurücklegen, die ebenso lang sind wie die Diagonalen Europas, wie von Konstantinopel nach London und von Madrid nach Moskau. Aber sie kriegen keinen Bosporus zu sehen und keinen Lloyd George, keinen Escurial und keinen Lenin, nichts von einem Harem und nichts von einer Lady, die auf der Rotten Row im Hyde Park reitet, und keine Carmen, die einen Don José verführt, und keine Sozialistin mit kurzem schwarzen Haar und Marxens Lehre vom Mehrwert im Paletot. Sie bleiben auf derselben Stelle, im selben Rund bei denselben Menschen. Ein todernstes, mörderisches Ringelspiel. Und wenn es zu Ende, die 144. Stunde abgeläutet ist, dann hat der Erste, der dem Delirium tremens nahe lallend vom Rade sinkt, den Sieg erfochten. Ein Beispiel der Ertüchtigung. 6 Tage und 6 Nächte drücken 13 Paar Beine auf die Pedale. Das rechte Bein aufs rechte Pedal, das linke Bein auf das linke Pedal. Sind 13 Rücken abwärts gebogen, während der Kopf ununterbrochen nickt. Einmal nach rechts, einmal nach links, je nachdem welcher Fuß gerade tritt. Und 13 Paar Hände tun nichts als die Lenkstange halten. Manchmal holt ein Fahrer unter dem Sitz eine Flasche Limonade hervor und führt sie an den Mund, ohne mit dem Treten aufzuhören. Rechts, links, rechts, links. Ihre 13 Partner liegen inzwischen erschöpft in unterirdischen Boxes und werden massiert. 6 Tage und 6 Nächte. Draußen schleppen Austriegerinnen die Morgenblätter aus der Expedition, fahren die ersten Waggons der Straßenbahn aus der Remise, Arbeiter gehen in die Fabriken, ein Ehemann gibt der jungen Frau den Morgenkuss, ein Polizist löst den anderen an der Straßenecke ab, ins Café kommen Gäste. Jemand überlegt, ob er heute die grau-schwarz gestreifte Krawatte umbinden soll oder die braun gestrickte. Der Dollar steigt, ein Verbrecher entschließt sich endlich zum Geständnis, eine Mutter prügelt ihren Knaben. Schreibmaschinen klappern, Fabriksirenen tuten die Mittagspause. Im Deutschen Theater wird ein Stück von Georg Kaiser gegeben, das beim Sechstagerennen spielt. Der Kellner bringt das Beefsteak nicht. Ein Chef entlässt einen Angestellten, der 4 Kinder hat. Vor der Kinokasse drängen sich 100 Menschen. Ein Lebegreis verführt ein Mädchen. Eine Dame lässt sich das Haar färben. Ein Schuljunge macht seine Rechenaufgaben. Im Reichstag gibt es Sturmszenen. In den Sälen der Philharmonie ein indisches Fest. In den Häusern sitzen Leute auf dem Klosett und lesen die Zeitung. Jemand träumt, bloß mit Hemd und Unterhose bekleidet, in einen Ballsaal geraten zu sein. Ein Gymnasiast kann nicht schlafen, denn er wird morgen den pythagoreischen Lehrsatz nicht beweisen können. Ein Arzt amputiert ein Bein. Menschen werden geboren und Menschen sterben. Eine Knospe erblüht und eine Blüte verwelkt. Ein Stern fällt und ein Fassadenkletterer steigt eine Häuserwand hinauf. Die Sonne leuchtet und Rekruten lernen schießen. Es donnert und Bankdirektoren amtieren. Im zoologischen Garten werden Raubtiere gefüttert und eine Hochzeit findet statt. Der Mond strahlt und die Botschaft der Konferenz fasst Beschlüsse. Ein Mühlenrad klappert und Unschuldige sitzen im Kerker. Der Mensch ist gut und der Mensch ist schlecht. Während die 13 ihren Hintern auf ein sphärisches Dreieck aus Leder gepresst, unausgesetzt rundherum fahren. Unaufhörlich rundherum. Immerfort mit dem kahlgeschorenen Kopf und behaarten Beinen nicken, rechts, links, rechts, links. Gleichmäßig dreht sich die Erde, um von der Sonne Licht zu empfangen. Gleichmäßig dreht sich der Mond, um der Erde Nachtlicht zu sein. Gleichmäßig drehen sich die Räder, um Werte zu schaffen. Nur der Mensch dreht sich sinnlos und unregelmäßig beschleunigt in seiner willkürlichen, vollkommen willkürlichen Ekliptik um nichts, 6 Tage und 6 Nächte lang. Der Autor von Sonne, Erde, Mond und Mensch schaut aus seinem himmlischen Atelier herab auf das Glanzstück seines Œuvres, auf sein beabsichtigtes Selbstporträt und stellt fest, dass der Mensch, solange wie die Herstellung des Weltalls dauerte, einhertritt auf der eigenen Spur. Rechts, links, rechts, links. Gott denkt, aber der Mensch lenkt, lenkt unaufhörlich im gleichen Rund. Wurmwärts geneigt das Rückgrat und der Kopf, umso wütender angestrengt, je schwächer seine Kräfte werden, und am wütendsten am Geburtstage, dem 6. der Schöpfung, da des Amokfahrers Organismus zu Ende ist und hip hip der Endspurt beginnt. Das hat Poe nicht auszudenken vermocht, dass am Rand seines fürchterlichen Mahlstroms eine angenehm erregte Zuschauermenge steht, die die vernichtende Rotation mit Rufen anfeuert, mit hip hip. Hier geschieht es, und hier erzeugen sich 2x13 Opfer den Mahlstrom selbst, auf dem sie in den Orkus fahren. Ein Inquisitor, der solche Tortur, etwa elliptische Tretmühle benamst, ausgeheckt hätte, wäre im finstersten Mittelalter selbst aufs Rad geflochten worden. Ach, auf welch ein altfränkisches, idyllisches Einrad. Aber im 20. Jahrhundert muss es 6-Tage-Rennen geben, muss. Denn das Volk verlangt es. Die Rennbahn mit den 13 strampelnden Trikots ist Manometerskala einer Menschheit, die mit Wünschen nach äußerlichen Sensationen geheizt ist, mit dem ekstatischen Willen zum Protest gegen Zweckhaftigkeit und Mechanisierung. Und dieser Protest erhebt sich mit der gleichen fanatischen Sinnlosigkeit wie der Erwerbsbetrieb, gegen den er gerichtet ist. Preise werden gestiftet, zum Beispiel $10 für die ersten in den nächsten 10 Runden. Ein heiserer Mann mit dem Megafon ruft es aus, sich mit unfreiwillig komischen, steifen Bewegungen nach allen Seiten drehend und nennt den Namen des Mäzens, der fast immer ein Operettenkomponist, ein Likörstubenbesitzer oder ein Filmfabrikant ist oder jemand, auf dessen Ergreifung eine Prämie ausgesetzt werden sollte. Ein Pistolenschuss knallt, es beginnt der Kampf im Kampfe. Hip, hip! Die 13 sichtbar pochenden Herzen pochen noch sichtbarer. Beine treten noch schneller, rechts, links, rechts, links. Gebrüll des Publikums wird hypertrophisch. Hip, hip! Man glaubt, in einem Pavillon für Tobsüchtige zu sein, ja beinahe in einem Parlament. Der geschlossene Schwarm der Fahrer zerreißt. Ist es ein Unfall, wenn der Holländer Vermeer in der 2. Nacht in steiler Parabel vom Rad saust, mitten ins Publikum? Nein, out. Ändert es etwas, dass Tietz liegen bleibt? Nein, es ändert nichts, wenn die Roulettekugel aus dem Spiel schnellt. Man nimmt eine andere. Wenn einer den Rekord bricht, so wirst du Beifall brüllen. Wenn einer den Hals bricht, was geht's dich an? Ein Zwischenfall. Oskar Tietz war Outsider vom Start an. Das Rennen dauert fort. Die lebenden Roulettebälle rollen. Hip, Huschke, los Adolf, gib ihm Saures, Schiebung. Von morgens bis mitternachts ist das Haus voll und von mitternachts bis morgens ist der Betrieb noch toller. Eine Brücke überwölbt hoch die Rennbahn und führt in den Innenraum. Die Brückenmaut beträgt 200 Mark pro Person. Im Innenraum sind zwei Bars mit Jazzbands. Ein Glas Champagner kostet 3000 Papiermark, eine Flasche 20.000 Papiermark. Nackte Damen in Abendtoilette sitzen da, Verbrecher im Berufsanzug, Klammer auf, Frack- und Ballschuhe, Klammer zu. Chauffeure, Neger, Ausländeroffiziere und Juden. Man stiftet Preise. Wenn der Spurt vorbei ist, verwendet man die Aufmerksamkeit nicht mehr auf die Kurve, sondern auf die Nachbarin, die auch eine bildet. Sie lehnt sich in schöner Pose an die Barriere, die Kavaliere schauen ins Dekolleté. Rechts, links, rechts, links. Das Sechstagerennen des Nachtlebens ist es. Im Parkett und auf den Tribünen drängt sich das werktätige Volk von Berlin. Deutschvölkische Sozialdemokraten. Rechts, links, rechts, links. Alle Plätze des Sportpalastes sind seit 14 Tagen ausverkauft. Logen und Galerien lückenlos besetzt. Rechts, links, rechts, links. Bezirke im Norden und Süden müssen entvölkert sein. Häuser leer stehen, oben und unten, rechts und links. Und mehr als die Hälfte der Plätze sind von Besessenen besessen, die Statistik stellt es triumphierend fest, vom Start bis zum Finish der Fahrer in der 144. Stunde ausharren. In Berliner Sportkreisen ist es bekannt, dass sogar die unglücklichen Ehen durch die Institution der Six Days gemildert sind. Der Pantoffelheld kann 6 Tage und 6 Nächte von daheim fortbleiben, unkontrolliert und ohne eine Gardinenpredigt fürchten zu müssen. Selbst der eifersüchtigste Gatte lässt seine Frau ein 30 Tage und Nächte unbeargwöhnt und unbewacht. Sie kann gehen, wohin sie will, rechts, links, ruhig bei ihrem Freunde essen, trinken und schlafen, denn der Gatte ist mit Leib und Seele beim 6-Tage-Rennen. Von dort rühren sich die Zuschauer nicht weg, ob sie nun Urlaub vom Chef erhalten oder sich im Geschäft krank gemeldet, ob sie ihren Laden zugesperrt oder die Abwicklung der Geschäfte den Angestellten überlassen haben, ob sie es versäumen, die Kunden zu besuchen, ob sie streiken oder ohne dies arbeitslos sind. Es gehört zur Ausnahme, dass ihr Vergnügen vorzeitig unterbrochen wird. Wie zum Beispiel das des sportfreudigen Herrn Wilhelm Hahnke aus dem Hause Nummer 139 der Schönhauser Straße. Am 3. Renntage verkündete nämlich der Sprecher durch das Megafon rechts, links den 7000 Zuschauern: Herr Wilhelm Hahnke, Schönhauser Straße 139, soll nach Hause kommen, seine Frau ist gestorben. Ende von Abschnitt 48.